Erster Petrus ist ein Apostel von Jesus Christus. Er schreibt an Menschen, die in anderen Ländern leben, Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Zweiter Gott hat euch erwählt. Der Heilige Geist macht euch gehorsam. Ihr seid rein durch das Blut von Jesus Christus. Ich wünsche euch viel Gnade und Frieden. Dritter, ich wünsche euch viel Gnade und Frieden. Vierter, wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus. Er hat uns neues Leben geschenkt. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Fünfter, wir bekommen ein Erbe im Himmel. Es ist wertvoll und kann nicht kaputt gehen. Es ist sicher für euch. Sechster, Gott beschützt euch durch seine Kraft und euren Glauben. So werdet ihr gerettet. Das Heil wird am Ende der Zeit für alle sichtbar. Siebter, darum freut ihr euch. Aber jetzt habt ihr vielleicht Probleme und Schwierigkeiten. Das ist nötig. Achter, euer Glaube ist wertvoller als Gold. Gold wird im Feuer geprüft. Euer Glaube soll gelobt und geehrt werden, wenn Jesus Christus kommt. Neunter, ihr liebt Jesus, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Darum seid ihr sehr fröhlich. Zehnter, denn ihr werdet gerettet, weil ihr glaubt. Elfter, die Propheten haben über diese Rettung gesprochen. Sie haben gesagt, dass Gott euch seine Gnade schenken wird. Zwölfter, sie wollten wissen, wann das passieren wird. Der Geist von Christus war in ihnen. Er hat ihnen gezeigt, dass Christus leiden und danach herrlich sein wird. Dreizehnter, Gott hat ihnen gezeigt, dass sie nicht für sich selbst dienen, sondern für euch. Das Evangelium wurde euch von Menschen gebracht, die den Heiligen Geist vom Himmel bekommen haben. Sogar Engel wollen das gerne sehen. Vierzehnter, darum seid bereit und denkt klar. Hofft ganz auf die Gnade, die ihr bekommt, wenn Jesus Christus kommt. Fünfzehnter, seid gehorsam wie Kinder. Lebt nicht mehr so, wie ihr früher gelebt habt, als ihr Gott nicht kanntet. Sechzehnter, seid heilig, weil Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Siebzehnter, seid heilig in allem, was ihr tut. Denn es steht in der Bibel, seid heilig, denn ich bin heilig. Achtzehnter, ihr nennt Gott Vater. Er richtet jeden Menschen gerecht nach seinen Taten. Neunzehnter, darum lebt in Ehrfurcht vor Gott, solange ihr auf der Erde seid. Ihr wisst, dass ihr nicht mit Silber oder Gold freigekauft wurdet. Zwanzigster, ihr wurdet mit dem kostbaren Blut von Christus freigekauft. Er ist wie ein reines Lamm ohne Fehler. Gott hat ihn schon vor der Erschaffung der Welt erwählt. Aber er ist erst am Ende der Zeit für euch gekommen. 21. Durch Jesus glaubt ihr an Gott. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt und ihm Ehre gegeben. Darum habt ihr Glauben und Hoffnung auf Gott. 22. Ihr seid rein geworden, weil ihr der Wahrheit gehorcht habt. Darum sollt ihr eure Geschwister aufrichtig lieben. Liebt einander von Herzen. 23. Denn ihr seid neu geboren. Nicht aus etwas, das vergeht, sondern aus etwas, das ewig bleibt. Durch Gottes Wort, das lebt und ewig bleibt. 24. Denn alle Menschen sind wie Gras. Und alle ihre Schönheit ist wie die Blume des Grases. 25. Das Gras verdorrt und die Blume fällt ab. Aber das Wort des Herrn bleibt für immer.